wach, umrauscht von Schlaf und Schüchtern, die mich bestürmenden Flüstern Tränen, Kraken, dahingestreckt nackt, entkommen umschlungen, dann wieder Blick übers Meer und verloren im Endlos schwimmend verglühen im Nichts. Nur Glut und ziehen und atmen sehen. Halme stechen in den Haaren besessen. Laut das Klopfen, Körper, Tränen, Kraken, ringen unbesiegbar. Mitten in der Öffnung Kuss. Mitten in der Öffnung Kuss. Alles ohne jemals dafür Duft und weiter wild schwirrt die zu durchbrechen, dann wieder im Sturm übers Meer und verloren im Endlos schwimmen, nur Blut und ziehen und atmen sehen, nur Blut und ziehen und atmen sehen. Der Schall des Fliegers, eine Scherbe, das Glück verhüllt in weiße Tücher, Körper, Tränen, Kraken, der Käfig, ich, durchwühlt, wie Schnee der Dalachs, bevor die Spuren ihn durchziehen. Bevor die Spuren ihm durchziehen. Frag dich nicht, was Liebe ist, versuch es immer wieder zu erfüllen. Frag dich nicht, was Liebe ist, versuch es immer wieder zu erfüllen.